Erster am Morgen entschieden alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes, Jesus zu töten. Zweiter, sie banden ihn. Dann brachten sie ihn zu Pilatus, dem Statthalter. Dritter, danach sah Judas, der ihn verraten hatte, dass Jesus verurteilt wurde. Er bereute es. Er gab die 30 Silberstücke den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Vierter, Judas sagte, ich habe falsch gehandelt. Ich habe einen unschuldigen Mann verraten. Sie sagten, das ist nicht unser Problem. Das ist deine Sache. Fünfter, er warf die Silberstücke in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Sechster, die Hohenpriester nahmen das Geld. Sie sagten, wir können das Geld nicht in den Tempel legen. Es ist Geld für einen Mord. Siebter, sie entschieden sich. Sie kauften damit einen Acker für die Beerdigung von Fremden. Achter, deshalb heißt der Acker bis heute Blutacker. Neunter, so wurde wahr, was der Prophet Jeremia gesagt hatte, 10. Sie nahmen die 30 Silberstücke. Das war der Preis, den die Israeliten für ihn festgelegt hatten. Sie gaben das Geld für den Töpferacker, wie der Herr es gesagt hatte. Elfter, Jesus stand vor dem Statthalter. Der Statthalter fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus sagte, du sagst es. Zwölfter, die Hohenpriester und Ältesten klagten ihn an. Aber Jesus antwortete nichts. Dreizehnter, Pilatus sagte zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich sagen? Vierzehnter, Jesus antwortete ihm kein Wort. Der Statthalter wunderte sich sehr darüber. Fünfzehnter, beim Fest war es Brauch. Der Statthalter ließ der Menge einen Gefangenen frei, den sie wählten. Sechzehnter, damals gab es einen bekannten Gefangenen. Sein Name war Barabbas. Siebzehnter, als die Leute zusammenkamen, fragte Pilatus sie, wen soll ich euch freilassen? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Achtzehnter, Pilatus wusste, dass sie Jesus aus Eifersucht ausgeliefert hatten. Neunzehnter, als Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau ihm eine Nachricht. Sie sagte, tu diesem unschuldigen Mann nichts. Ich hatte heute einen schlimmen Traum wegen ihm. Zwanzigster, die Hohenpriester und die Ältesten überredeten die Leute. Sie sollten Barabbas fordern und Jesus töten lassen. Einundzwanzigster, der Statthalter fragte sie, wen von den beiden soll ich euch freilassen? Sie sagten, Barabbas. Zweiundzwanzigster, Pilatus fragte sie, was soll ich mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Alle riefen, kreuzige ihn. 23. Er sagte, was hat er denn Schlimmes getan? Aber sie schrien noch lauter, kreuzige ihn. 24. Pilatus sah, dass er nichts erreichen konnte. Der Lärm wurde nur größer. Er nahm Wasser und wusch sich die Hände vor den Leuten. Er sagte, ich bin nicht schuld am Tod dieses Mannes. Das ist eure Sache. 25. Das ganze Volk antwortete, wir und unsere Kinder tragen die Schuld für seinen Tod. 26. Danach ließ Pilatus Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Dann gab er ihn zur Kreuzigung frei. 27. Danach nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus. Sie brachten ihn in den Palast. Sie versammelten die ganze Abteilung Soldaten um ihn. 28. Sie zogen ihm die Kleider aus. Dann zogen sie ihm einen roten Mantel an. 29. Sie flochten einen Kranz aus Dornen und setzten ihn auf seinen Kopf. Sie gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Sie knieten vor ihm nieder und verspotteten ihn. Sie sagten, sei gegrüßt, König der Juden. 30. Sie spuckten ihn an. Sie nahmen das Rohr und schlugen ihn auf den Kopf. 31. Nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus. Sie zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn weg zur Kreuzigung. 32. Als sie hinausgingen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Sie zwangen ihn, Jesu Kreuz zu tragen. 33. Sie kamen an einen Ort namens Golgatha. Das bedeutet Schädelplatz. 34. Sie gaben ihm Wein mit Bitterkeit gemischt zu trinken. Als er es probierte, wollte er es nicht trinken. 35. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie warfen Lose. 36. Sie setzten sich dorthin und bewachten ihn. 37. Sie brachten über seinem Kopf ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Strafe: Hier ist Jesus, der König der Juden. 38. Danach kreuzigten sie zwei Räuber mit ihm. Einer war rechts von ihm und einer links von ihm. 39. Die Leute, die vorbeigingen, beleidigten ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: 40. Du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm vom Kreuz herunter. 41. Auch die Hohenpriester verspotteten ihn zusammen mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Sie sagten: 42. Er hat anderen geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist der König von Israel? Dann soll er jetzt vom Kreuz herunterkommen. Dann werden wir an ihn glauben. 43. Er hat Gott vertraut. Gott soll ihn jetzt retten, wenn er ihn will. Er hat doch gesagt, er ist Gottes Sohn. 44. Auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren, beleidigten ihn. 45. Von 12 Uhr mittags an wurde es dunkel über dem ganzen Land. Es blieb dunkel bis 3 Uhr nachmittags. 46. Um 3 Uhr nachmittags schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani? Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47. Einige Leute, die dort standen, hörten das. Sie sagten: er ruft Elia. 48. Sofort lief einer von ihnen. Er nahm einen Schwamm und tränkte ihn mit Essig. Er steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. 49. Die anderen sagten: warte. Wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen. 50. Jesus schrie noch einmal laut. Dann starb er. 51. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte. Die Felsen spalteten sich. 52. Die Gräber öffneten sich. Viele tote heilige Menschen standen auf. 53. Sie kamen aus den Gräbern. Nach Jesu Auferstehung gingen sie in die heilige Stadt. Viele Menschen sahen sie. 54. Der Hauptmann und seine Soldaten bewachten Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Sie bekamen große Angst und sagten: dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. 55. Viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu. Sie waren Jesus aus Galiläa gefolgt, um ihm zu helfen. 56. Dazu gehörten Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne von Zebedeus. 57. Als es Abend wurde, kam ein reicher Mann aus Arimathea. Sein Name war Josef. Er war auch ein Jünger von Jesus geworden. 58. Er ging zu Pilatus und bat um Jesu Leichnam. Pilatus befahl, den Leichnam herauszugeben. 59. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein sauberes Leinentuch. 60. Er legte ihn in sein neues Grab. Er hatte es in einen Felsen hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Dann ging er weg. 61. Maria Magdalena und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. 62. Am nächsten Tag, nach dem Vorbereitungstag, kamen die Hohenpriester und die Pharisäer zusammen zu Pilatus. 63. Sie sagten: Herr, wir erinnern uns. Dieser Betrüger hat gesagt, als er noch lebte: nach 3 Tagen werde ich wieder lebendig sein. 64. Lass das Grab bis zum 3. Tag bewachen. Dann können seine Jünger ihn nicht stehlen. Sie sollen dem Volk nicht sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Dieser letzte Betrug wäre schlimmer als der erste. 65. Pilatus sagte zu ihnen: ihr bekommt eine Wache. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. 66. Sie gingen hin und sicherten das Grab. Sie versiegelten den Stein und stellten Wachen auf.